Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 30. Juli 97. Stoff zu Balladen müsste, dächt ich, in der Bibliothek der Romane zu finden sein. Auch in der Geschichte der Kreuzzüge ist wohl manches brauchbar, als etwa die Abenteuer des Königs von England, Richard Löwenherz. Aber freilich so etwas Ausgesuchtes als der Stoff vom Taucher ist mir noch nicht eingefallen. Ohne eine kleine Dosis von Liebe behält die Ballade leicht etwas Trockenes, das durch alles poetische Talent sich nicht überwinden lässt. Nur muss die Liebe, deucht mich, im Hintergrunde bleiben und mehr aus ihren Wirkungen geahnet werden, so wie eben im Taucher und in Goethens König von Thule, einem großen Liebling von mir. Große Naturszenen sind sehr passend für die Ballade und alles rein menschliche, aber moderne Kultur und konventionelle Verhältnisse sind nicht zu brauchen. Die Begebenheit soll durch ein poetisches Denkmal verewigt werden. Dazu gehört eine volksmäßige Behandlung, die aber freilich von einem pöbelhaften Ton sehr verschieden ist. Das Volk, von dem hier die Rede ist, Menschen von Herz und Fantasie, aber ohne ausgebreitete Kenntnisse und verfeinerte Ausbildung, soll die Stimme eines höheren Wesens, nicht seinesgleichen, zu vernehmen glauben. Aber diese Stimme muss ihm durchaus verständlich sein. Durch die Pracht des Rhythmus und den Wohlklang der Sprache wird die unverdorbene Menschennatur ergriffen und in eine festliche Stimmung versetzt. Nun ist sie empfänglich für höhere Gefühle und für jedes Bild der Fantasie, wozu die Bestandteile in ihrer Sphäre liegen. Jede Erinnerung an ihre Beschränkung würde diesen Zustand der Begeisterung zerstören. Daher die schädliche Wirkung einer jeden Idee, die eine besondere Art von Kenntnissen voraussetzt. Ich habe jetzt wieder bei dieser Gelegenheit einige bürgersche Balladen gelesen. Die Darstellung ist lebendig, Sprache und Versbau oft trefflich, aber der Ton ist nicht gehalten. Das Subjektive muss in der Ballade wie im Epos überhaupt von höherer Natur sein, nämlich von der allgemeinen Natur des Dichters, ohne die Persönlichkeit des besonderen Dichters. Im Drama dürfen wir zwar nicht an den Dichter erinnert werden, aber auch hier wollen wir nicht das Objekt selbst sehen, sondern wie es in einer Dichterseele sich spiegelt. Im lyrischen Gedicht dagegen erscheint die besondere Natur des Sprechenden mit möglichstem Reichtume an Individualität, doch immer im idealischen Zustande. Was von den Liedern fertig ist, schicke mir ja gleich. Bisher hast du's immer dem Musiker nicht leicht gemacht, und es ist manches in deine musikalischen Gedichte eingeflossen, was besser gelesen als gesungen werden kann. Humboldt sind fort und grüßen herzlich, sie schienen ungern von Dresden wegzugehen. Mit ihm lebt sich sehr gut, sein immer gleicher Humor ist köstlich für den Umgang, und fast in allen Fächern geistiger Tätigkeit kann man bei ihm auf Sinn und Teilnehmung rechnen. Heute erwarten wir Kunzen, der lange nicht bei uns gewesen ist. Es ist mir bange für seine bessere Existenz. Er hat nicht Selbstständigkeit genug und in Leipzig niemand, an den er sich anschließen könnte. Dora wird auf ein paar Wochen zur Herzogin nach Töplitz gehen. Dein Körner.